ist. Nicht was es ist die Liebe. Denn was soll Glaube sein? Es ist so wie du, es ist so wie ich. Wir sind nicht allein. Nicht was es ist.